beste Seele habe ich von Rom, geduldet euch, die Ketzerei wird gründlich ausgerottet. Bis die Fühlen von Hinterlistuschen sind und niemand hat ihr gesehen, dass sie sich offenen Kampf verstellten. Geht, doch ihr verderbt euch alles, vertraut dem Kardinal. Lasst die Zeit und kluge Köpfe für euch arbeiten. Jeder klatscht im eigenen Sumpf, sie sehen nicht, was über ihnen geschieht. Das Licht macht den Bäumen voll, darum wird er den Mutten aus Mainz verleiten, wollt ihr den Fürsten euch. Nein, so stimmt nicht einen von euch. Zum Empfang des Fürsten. Was wir verschaffen.